Mitternacht war vorüber. Noch immer wartete er. Er wusste ja, dass er Zeit hatte. Er kannte ihre Pläne für die Midsommernachtsfeier bis ins kleinste Detail. Sie hatten gegessen, getrunken und saßen jetzt da in ihren seidenen Kostümen und weiß gepuderten Perücken und hielten sich umschlungen. Er lauschte der Musik, ihrem Lachen. Jetzt wollte er nicht länger warten. Die Zeit war reif. Er trat hinter seinem Baum hervor und erschoss sie wie einem Schuss in die Stirn. Es ging so schnell, dass ihm selbst kaum bewusst wurde, was er tat. Doch jetzt lagen sie tot vor ihm, noch immer umschlungen. Es war, als betrachte er ein Gemälde von einem Ausflug im 18. Jahrhundert. Nur, dass jemand Blut auf das Bild gespritzt hatte. Es war der Morgen des Midsommertags. Samstag, der 22. Juni. Midsommermord von Henning Mankell. Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt. Bearbeitung Valerie Stiegele. Regie Thomas Leutzbach. Erster Teil: Die verkleideten Kinder. Donnerstag, 8. August. Am Tag zuvor wäre ich um ein Haar ums Leben gekommen. Zermalmt von einem schweren Lastzug. Ich war am Steuer eingenickt, für eine kurze Sekunde nur. Aber sie reichte aus, um meinen Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten zu lassen. Hinterher fuhr ich auf einen Parkplatz. Da erst überfiel mich die Angst. Einen Moment länger. Was? Diese ewige Müdigkeit. Irgendwas stimmt da nicht. Ich konnte es nicht länger aufschieben. Ich würde mich noch am gleichen Tag bei Dr. Jöransson anmelden. Wo zum Teufel bleibt Svedberg? Der ist doch sonst immer pünktlich. Sicher ist er unterwegs. Wir können ja schon mal anfangen. Ich habe um 10 einen Termin. Frau Hilström will ich unbedingt heute noch sprechen. Wer ist denn das? Die Mutter von Astrid Hilström. Das ist eine von den drei jungen Leuten, die seit dem Midsommertag verschwunden sind. Ach so. Sie war gestern schon bei mir, völlig außer sich. Sie hat eine Postkarte von ihrer Tochter bekommen, in Wien abgestempelt. Das ist doch eine gute Nachricht, dass die Tochter sich meldet. Sie behauptet aber, ihre Tochter hätte die Karte nicht geschrieben. Es sei eine Fälschung. Sie ist empört, weil wir nichts unternehmen. Was sollen wir denn unternehmen, wenn nichts darauf hinweist, dass es sich um ein Verbrechen handelt? Drei junge Leute feiern zusammen Midsommer und brechen dann zu einer Reise auf. Das haben sie früher auch schon getan. Sie sind in einem Alter, in dem man sowas macht. Einfach so. Die Eltern der beiden Jungs machen sich jedenfalls weniger Sorgen als Frau Hilström. Was steht denn auf der Karte, Martinsson? Sie wollten noch ein wenig länger bleiben und sei alles in Ordnung. Lass mal sehen. Tja, kindliche Schrift. Wäre tatsächlich leicht nachzumachen. Von ihren Freunden wusste auch keiner Bescheid über eine geplante Reise. Nur, dass die drei zusammen Midsommer feiern wollten. Wo haben sie nicht gesagt, aber das ist nicht ungewöhnlich. Sie taten gerne ein bisschen geheimnisvoll. Na gut, ich rede heute noch mit dieser Frau. Hilström. Ja, Hilström. Oh, 8:45 schon. Versuch's mal bei Svedberg zu Hause, Martinsson. Vielleicht ist er krank. Der ist doch nie krank. Anrufbeantworter. Wo steckst du? Wir warten. Vielleicht hat er sich einen Tag frei genommen. Nee, er hat seinen ganzen Urlaub schon verbraucht. Er hat ihn diesmal am Stück genommen. Das hat er doch noch nie getan. Dr. Jöransson eröffnete mir, ich hätte Diabetes, daher die Müdigkeit, der Durst, die Wadenkrämpfe in der Nacht, der ständige Harndrang. Diabetes, Übergewicht, zu hoher Blutdruck? Für einen Moment war ich wie gelähmt. Natürlich, ein zu hoher Blutzuckergehalt war noch kein Todesurteil, aber doch ein Warnschuss. Sport treiben, Essgewohnheiten ändern, na prima. Als ich mit Diätlisten ausgestattet ins Präsidium zurückkam, wartete Frau Hilström in meinem Büro. Sie war groß und mager und machte den Eindruck eines Menschen, der stets das Schlimmste befürchtet. Guten Tag, Frau Hilström. Tag. So. Sie glauben also, dass es nicht die Schrift Ihrer Tochter ist? Ja. Und dass es sich bei der Postkarte um eine Fälschung handelt? Ja. Meinem Kollegen konnten Sie nicht richtig erklären, warum. Das kann ich auch jetzt nicht. Tja. Können Sie denn irgendeinen Grund nennen, warum Sie die Echtheit bezweifeln? Nein. Hat es vielleicht was mit der Wortwahl oder den Formulierungen zu tun? Nein. Ich weiß einfach, dass ich recht habe. Ich fühle es. Es muss etwas passiert sein. Und warum tut die Polizei nichts? Tja, nun, wir... Ja, tut doch was! Bitte tun Sie endlich was! Frau ich Hilström, bin ja nicht das erste Mal hier und hier passiert nichts, nichts! Frau Hilström! Ich habe furchtbare bitte Angst! Bitte beruhigen Sie sich! Es tut mir leid, dass ich die Beherrschung verloren habe. Glauben Sie mir, wir nehmen Ihre Besorgnis ernst. Ich habe selbst eine Tochter, ich weiß, wie es sein kann. Wir werden noch einmal darüber beraten, ob wir eine internationale Suchaktion einleiten. Ja? Mhm. Was habt ihr denn da drin gemacht? Ist was passiert? Frau Hilström hat wirklich große Angst. Mhm. Und mir ist die Sache auch nicht mehr geheuer. Wenn den jungen Leuten tatsächlich was passiert ist, sind seit Mittsommer fast 2 Monate unbenutzt vergangen. Ich möchte das Ganze bei der Sitzung morgen nochmal besprechen. Mhm. Ist Zwittberg inzwischen aufgetaucht? Mhm. Komisch. Wie war eigentlich dein Urlaub? Sie sah mich an und hatte plötzlich Tränen in den Augen. Nicht gut. Wenn du nicht darüber reden möchtest, müssen wir ja nicht. Mein Mann und ich haben Probleme. Es kann eine Woche vergehen, ehe wir uns wieder aneinander gewöhnt haben, wenn er von der Montage nach Hause kommt. Dann muss er schon wieder weg. Wir haben davon gesprochen, uns scheiden zu lassen. Das ist nicht einfach, besonders nicht, wenn man Kinder hat. Ich weiß das. Außerdem frage ich mich oft, was ich hier eigentlich mache. Ich muss nur die Zeitung aufschlagen. Polizisten in Malmö, die wegen Hehlerei verhaftet werden. Andere, die bei der organisierten Kriminalität mitmischen. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe auf der Polizeischule, aber sowas bestimmt nicht. Korrupte Polizisten hat es immer gegeben. Deshalb ist es so wichtig, dass es solche wie dich gibt, die sich dagegen stellen. Und du selbst? Wie schaffst du es? Ich versuche mir zu sagen, dass es ohne mich noch schlimmer wäre. Das ist manchmal ein Trost. Freilich kein großer. An diesem Abend versuchte ich, ein neues Leben zu beginnen. Anstatt wie sonst eine Pizza oder einen Hamburger in mich hineinzuschlingen, machte ich mir einen Salat und trank eine dünne Bouillon dazu. Danach war ich genauso hungrig wie zuvor. In der Nacht wachte ich durch einen Wadenkrampf auf. Erst ganz allmählich ließ der Schmerz nach. Ich kann es nicht mehr. Ja. Martinson? Ja. Es tut mir leid, dass ich dich wecke. Na, schon gut. Ich brauche deine Hilfe. Was ist los? Ich stehe vor Svedbergs Haus. In seiner Wohnung brennt Licht. Ja, und? Aber er macht nicht auf. Und er geht auch nicht ans Telefon. Okay. Martinson, der wie ein Kind wimmerte angesichts des Unfassbaren, das wir vor uns auf dem Fußboden sahen, nachdem wir Svedbergs Wohnungstür aufgebrochen hatten. Er lag da, den Körper eigentümlich verdreht, als hätte er keinen Rückgrat. Ein Bein hing über der zerbrochenen Lehne eines umgestürzten Stuhls. Sein Kopf war zur Hälfte weggesprengt. Das Blut war bis an die weiße Wand ein paar Meter hinter ihm gespritzt. Dass er den Kopf geschossen worden wäre. Gottes Willen hat er es getan. Martinson, ruf an. Ruf an, wir brauchen die volle Besetzung. Ja? Während Martinson telefonierte, ging ich durch die Wohnung. Überall standen die Schranktüren offen. Schubladen waren ausgekippt, Bücher aus den Regalen gerissen, Papiere auf dem Fußboden verstreut. Mit einem Gefühl grenzenloser Trauer sah ich, dass Zwitsack in geblümter Bettwäsche geschlafen hatte. Ein Bett wie eine Sommerwiese. Es sieht noch in einer Woche aus. Aber irgendwas stimmt nicht. Ich komme nicht drauf, was es ist. Als die Kriminaltechniker und der Arzt ihre Arbeit aufgenommen hatten, verließ ich die Wohnung. Ich brauchte frische Luft, um einen klaren Kopf zu bekommen. Die Vögel zwitscherten. Es würde wieder ein schöner Sommertag werden. Mir war, als empfände ich erst jetzt, wie überwältigend die Trauer um Svedberg sein würde. Ob sie nun dem Menschen galt oder nur eine Reaktion darauf war, dass mir meine eigene Sterblichkeit so deutlich bewusst geworden war. Wir arbeiten seit Jahren jeden Tag zusammen und wissen überhaupt nichts voneinander. Als ich in Svedbergs Wohnung zurückkehrte, war es, als träte ich wieder in einen hell ausgeleuchteten Albtraum ein. Kommt ihr voran? Nieberg. Selbstmord scheidet aus. Der ist erschossen worden. Zwei Schüsse. Aber wir haben noch keinen genauen Tatzeitpunkt. Martinson? Keiner von den Hausbewohnern hat was von den Schüssen gehört. Man muss also annehmen, dass schon am Donnerstag im Laufe des Tages passiert ist. Vermutlich hat der Täter den Lärm der Straßenbauarbeiten draußen ausgenutzt. Dann Britt. Dieses ganze Tohuwabohu. Mir kommt das Durcheinander zu groß vor. Ja, es wirkt irgendwie arrangiert. Aber wenn es kein Einbruch war, was dann? Rache? Oder kann man sich vorstellen, dass jemand nicht zum Stehlen hergekommen ist, sondern weil er was Bestimmtes suchte? Wir wissen es nicht. Und solange wir es nicht wissen, müssen wir von dem ausgehen, was wir sehen. Und von der Tatsache, dass Svedberg Polizist war. Ich verstehe es nicht. Ich kann mir nichts Sinnloseres vorstellen als diesen Tod. Wer konnte Svedberg was Böses wollen? Kalle war immer ein Einzelgänger. Keiner kannte ihn wirklich gut. Tja. Jetzt müssen wir ihn kennenlernen. Jetzt, wo er tot ist. Kurz nach acht versammelten wir uns im Sitzungszimmer. An Svedbergs Platz hatte Ann-Britt eine Kerze aufgestellt. Wir sind alle erschüttert und traurig und verwirrt. Was wir am meisten befürchten, ist eingetreten, es hat einen aus unserer Mitte getroffen. Dennoch müssen wir versuchen, genauso zu handeln wie in jedem anderen Fall. Ich hatte noch in der Nacht Kontakt mit Svedbergs Cousine Ylva Brink aufgenommen, die als Hebamme im Krankenhaus arbeitete. Sie war die einzige Angehörige von Svedberg, die ich kannte. Sie sagte etwas, was mich stutzig machte. Svedberg soll in der letzten Zeit darüber geklagt haben, er sei überarbeitet. Obwohl er den ganzen Juli im Urlaub war. Nicht einmal für ein Abendessen, zu dem sie ihn einladen wollte, hat er Zeit. War er im Urlaub eigentlich verreist? Ich wüsste nicht, dass Karl Uys dort jemals verlassen hat. Höchstens mal zu einem Tagesausflug nach Bornholm. Ich habe nachgeguckt, woran er gearbeitet hat. An den letzten beiden Tagen vor seinem Urlaub hat er die Familien der verschwundenen Jugendlichen aufgesucht. Aber es existieren keine Notizen. Das ist merkwürdig. Wir hatten doch schon eine gründliche Besprechung mit den Angehörigen. Es war nie die Rede davon, weiterzumachen und Einzelgespräche zu führen. Es gibt ja keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen. Das heißt, Zwedberg hat es auf eigene Faust gemacht, ohne uns zu informieren. Ja, das sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Es lässt sich ganz einfach nachprüfen. Ja, mach das. Und lass dir auch gleich von den Angehörigen sagen, was für Fragen er ihnen gestellt hat. Wir gingen noch einmal alles durch und verteilten die Aufgaben. Ich fuhr zu einem weiteren Verwandten von Zwedberg, einem Vetter, von dem mir Ylva Brink erzählt hatte. Er bewohnte in der Nähe von Ystad einen abgelegenen Bauernhof. Kommen Sie rein, Kommissar. Sture Björklund, Soziologe, war ein großer Mann in Stiefeln, abgewetzter Lederjacke und einem alten Strohhut. Seine Bartstoppeln waren mindestens 3 Tage alt. Ich fragte mich, ob ein Professor der Universität Kopenhagen so unrasiert unterrichten konnte. Ich hoffe, ich halte Sie von nichts allzu Wichtigem ab. Es gibt eine Dame in Kopenhagen, die ich freitags immer besuche. Eine Geliebte, wie man zu sagen pflegt. Wann haben Sie Ihren Vetter Karl Evert Zwedberg zuletzt getroffen? Am Freitag, den 19. Juli um 16.30 Uhr. Wieso können Sie sich so genau daran erinnern? Weil wir die Zeit verabredet hatten. Ich wollte Freunde in Schottland besuchen. Kalle sollte bei mir einhüllen. Was heißt das? Er wohnte hier im Haus, während ich verreist war. Das haben wir schon seit 10 Jahren so gemacht. Ein ausgezeichnetes Arrangement. Wann sind Sie zurückgekommen? Am 27. Juli. Kalle hat mich vom Flugplatz abgeholt und hierher gefahren. Dann haben wir uns verabschiedet und er fuhr zurück nach Ystad. Hatten Sie den Eindruck, dass er überarbeitet war? Bei einem regen Liebesleben sind wir doch wohl alle gelegentlich ein wenig überarbeitet. Was meinen Sie damit? Dass Kalle seine Freundin hier hatte, wenn ich weg war. Zwedberg? Eine feste Freundin? Das scheint Sie zu überraschen. Ja. War es immer dieselbe Frau, mit der er hier wohnte? Ja. Kennen Sie ihren Namen? Luise. Und weiter? Keine Ahnung, ich bin ihr nie begegnet. Kalle tat sehr geheimnisvoll. Wissen Sie sonst noch etwas von ihr? War sie aus Ystad? In unserer Familie sind wir nicht übertrieben neugierig. Ja, eins vielleicht. Luise wechselte häufig die Haarfarbe. Woher wissen Sie das? Von den Haaren im Badezimmer. Das eine Jahr rot, das andere Jahr schwarz oder blond. Ständig anders. Aber Sie sind sicher, es war immer dieselbe Frau? Ja. Ich glaube ehrlich, dass Kalle sehr in sie verliebt war. Zwedberg war erst 2 Tage tot. Und schon wussten wir mehr über ihn als zu Lebzeiten. Er hat diese Frau die ganze Zeit über verheimlicht. Vielleicht, weil sie verheiratet ist. Ein heimliches Verhältnis? Hm. Also, ich weiß nicht. Ein eingefleischter Junggeselle wie Kalle. Wenn ich bloß an seine einsamen Saunasitzungen am Freitagabend hier unten im Keller denke. Vielleicht hat Zwedberg die Frau seinem Vetter gegenüber auch nur erfunden. Die Haare in Sture Björklunds Badezimmer hat er sich irgendwas nicht ausgedacht. Und warum sollte jemand eine Frau für sich erfinden? Aus Einsamkeit. Ach. Einsame Menschen tun alles Mögliche, um sich eine Gemeinschaft zu erschaffen, die sie vermissen. Ich denke an noch was anderes. Hm? Wenn die Frau existiert und wenn Zwedberg sie vor uns verborgen hat, was hatte er wohl sonst noch für Heimlichkeiten? Mir hat Kalle nie etwas von einer Frau erzählt. Er sagte immer, wie zufrieden er sei, dass er nicht verheiratet ist. Ylva Brink war nach ihrem Dienst im Büro vorbeigekommen. Eine freundliche Frau, der man den gesunden Menschenverstand ansah. Wie war er eigentlich als Mensch? Nett. Ein netter Mensch, der manchmal böse werden konnte. Allerdings selten. Er war schüchtern, pflichtbewusst. Manche haben ihn vielleicht für ein bisschen langweilig gehalten. Wer war sein bester Freund? Sie. Ich? Das hat er zumindest oft gesagt. Kurt Wallander ist mein bester Freund. Das kommt überraschend für mich. Ich habe es nie so erlebt. Wir haben nicht privat miteinander verkehrt. Das bedeutet ja nicht, dass er Sie nicht trotzdem als seinen besten Freund ansehen kann. Nein, natürlich nicht. Mir kam es so vor, als blickte ich direkt in Zwedbergs große Einsamkeit hinein, wo die Voraussetzung für Freundschaft auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner aufbaute, dass wir keine Unfreunde gewesen waren. Hatte er irgendwelche anderen Freunde, Menschen, mit denen er regelmäßig verkehrte? Manchmal sprach er von einem pensionierten Bankdirektor hier in der Stadt. Sie haben zusammen Sterne geguckt. Wie heißt er? Bruder Sundelius, aber ich bin ihm nie begegnet. Gab's noch andere? Nur mich und mein Mann. Hatten Sie den Eindruck, dass er in der letzten Zeit irgendwie verändert war? Hatte er Sorgen? War er unkonzentriert? Nein, nur, dass er so überarbeitet war. Und warum, das hat er Ihnen nicht gesagt? Nein. Ich trauere um ihn. Er war vielleicht kein außergewöhnlicher Mensch, aber er wird mir fehlen. Er war der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Den ganzen Nachmittag über war ich von einem geradezu physischen Unbehagen erfasst. Das Gefühl, irgendetwas im Zusammenhang mit Svedbergs Tod übersehen zu haben, ließ mich nicht los. Statt am Abend nach Hause zu fahren, beschloss ich mir, seine Wohnung noch einmal gründlich vorzunehmen. Um 10 Uhr abends fing ich damit an. Svedberg hat ein Geheimnis. Jahrelang eine Frau, die Louise heißt. Das gibt's doch nicht, dass er nicht was von ihr... Brief. Es war fast 1 Uhr, als ich Svedbergs Geheimfach entdeckte. Ein Stück des Bodenbelags unter dem Sekretär in seinem Schlafzimmer ließ sich herausnehmen. Riesenschlamperei bei der Spurensicherung. Riesenschlamperei. Ein Umschlag mit 2 Fotos. Das eine zeigte eine Frau mit glattem, dunklen Haar, vermutlich in einem Atelier aufgenommen. Auf dem anderen waren 4 Jugendliche, 2 Mädchen und 2 Jungen, die unter einem Baum saßen und dem unbekannten Fotografen zuprosteten. Die Szene wirkte idyllisch. Gepuderte Perücken, kostümiert. Fest aus einer vergangenen Zeit. Zu Hause studierte ich das Foto mit der Lupe. Irgendwie kamen mir diese Jugendlichen bekannt vor. Besonders das Mädchen auf der rechten Seite. Dann erkannte ich sie. Astrid Hillström. Samstag, 10. August. Um 6 Uhr am nächsten Morgen hielt ich es nicht mehr aus. Die beiden Fotos. Das war der entscheidende Durchbruch. Ja? Nüberg? Ich möchte, dass wir uns alle so schnell wie möglich treffen, am besten sofort. Ist was passiert oder ist das reine Schikane? Also, um 7, Nüberg. Und wenn du jemals erlebst, dass die Ermittlungsgruppe aus reiner Schikane zusammengetrommelt wird, solltest du dich an die Gewerkschaft wenden. Ich wäre auch pünktlich im Büro gewesen, wenn ich nach meinem Vorsatz zu Fuß gegangen wäre. Aber ich nahm das Auto. Muss das neue Leben eben noch einen Tag warten. Um 7 saßen wir alle im Sitzungszimmer. Ich hatte die Fotos in den Projektor eingelegt und berichtete, wie ich sie gefunden hatte. Kalle hatte Geschmack. Die Frau ist ausgesprochen schön. Sie dürfte in den 40ern sein. Ein paar Jahre jünger als er. Irgendwas ist merkwürdig an dem Bild. Mit den Haaren. Ich weiß nicht was. Das ist ein Pagenschnitt. Für mich hat sie ein Mona Lisa Lächeln. Aber nicht in den Augen. Also wir sind wohl alle der Meinung, dass diese Frau kaum jemand anders als Louise sein kann. Mit diesem Foto werden wir sie finden. Wir werden es allen Leuten zeigen und im Notfall veröffentlichen. Und jetzt zu dem zweiten Bild. Was sehen wir? Jugendliche. Sehr gute Stimmung. Vermutlich angetrunken, ein Picknick offenbar. Verkleidet. Was könnte das bedeuten? Eine Maskerade. Sie feiern ein Fest. Denn welche Zeit passt diese Verkleidung? Ich würde sagen, Rokoko. Diese weiß gepuderten Perücken, ja. Reifröcke. Ja gut, fassen wir mal zusammen. Svedberg ist ermordet worden. Ich finde diese beiden Fotos in einem Geheimfach, die geheimnisvolle Geliebte und die verschwundenen Jugendlichen. Was bedeutet das? Es veranlasst uns auf alle Fälle zu einer neuen Betrachtungsweise. Bisher hat sich die Vermutung, dass den jungen Leuten etwas passiert sein könnte, nur darauf gegründet, dass Astrid Hillströms Mutter behauptete, die Postkarte, die sie erhalten hat, sei gefälscht. Was mir immer noch vollkommen unsinnig erscheint. Ich meine, warum sollte ich meine Postkarte fälschen? Zum Beispiel, um ein Verbrechen zu vertuschen. Und zwar nicht irgendein Verbrechen. Verschwundene Menschen sind entweder für immer verschwunden oder sie kehren zurück. Es gibt nur eine denkbare Erklärung für die Fälschung. Der Tod der drei jungen Leute sollte so lange wie möglich unentdeckt bleiben. Und noch was. Wer diese Postkarte geschrieben hat, muss auch derjenige sein, der die drei getötet hat. Jemand, der die Schrift von Astrid Hillström imitieren konnte und dem ihr Name und ihre Adresse bekannt war. Das würde bedeuten, dass die drei jungen Leute einem vorsätzlichen Mord zum Opfer gefallen sind. Tja, wir sind zu Spekulationen gezwungen. Eine davon wird zwangsläufig unangenehm sein. Dass Svedberg auf die eine oder andere Art und Weise selbst in die Sache verwickelt gewesen ist. Aber das darf doch nicht wahr sein. Einer unserer Kollegen wird brutal ermordet. Wir sitzen hier zusammen, um die Suche nach dem Täter in Gang zu bringen. Und jetzt soll Svedberg selbst in ein noch schlimmeres Verbrechen verwickelt sein. Aber genau so müssen wir denken, Nyberg. Eine Hypothese unter anderem. Und wie passt diese Louise ins Bild? Ja, das werden wir erst wissen, wenn wir herausgefunden haben, wer diese Frau ist. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Als er am Morgen erwachte, wusste er, dass er nicht länger warten würde. Heute würde er die Wirklichkeit wieder erschaffen. Exakt so, wie sie vor 51 Tagen gewesen war. Der Augenblick war gekommen, wo er sie der allgemeinen Betrachtung darbieten würde. Er holte den Klappspaten hervor und begann zu graben. Nach 20 Minuten hatte er die festen Grassoden entfernt, die die obere Schicht bildeten. In der Grube lagen drei Plastiksäcke. Er schleppte sie auf die Lichtung und arrangierte alles, wie es am Mittsommerabend gewesen war. Als letztes füllte er die Gläser mit Wein. Danach kehrte er nach Hause zurück und duschte. Den Mundschutz, den er getragen hatte, verbrannte er im Kamin. Dann setzte er sich an den Küchentisch. Vor sich hatte er ein Bündel Briefe, die er einen nach dem anderen vorsichtig öffnete. Es wurde Zeit, nach vorn zu blicken. Es ist nichts passiert, Frau Hillström. Ich wollte Ihnen nur zwei Fotos zeigen. Frau Hillström wohnte im Körlingsweg, nicht weit von der östlichen Einfahrt der Stadt. Als sie die Haustür öffnete und mich sah, zuckte sie zusammen. Wer ist das? Hat diese Frau etwas mit Astrid zu tun? Also ich habe sie noch nie gesehen. Dann brauchen wir nicht weiter darüber zu reden. Hier ist das zweite Foto. Ach, das habe ich auch. Astrid hat es mir geschenkt. Das war im letzten Sommer beim Geburtstag von Magnus. Auf dem Foto ist noch ein anderes Mädchen. Kennen Sie das? Ja, das ist Isa. Isa? Edengren. Sie hätte an Midsommar auch dabei sein sollen, aber sie wurde krank. Hat sie etwas über die Reise gesagt? Nur, dass vorher nichts beschlossen war. Hat sie auch eine Postkarte bekommen? Nein. Findet sie das nicht seltsam? Ja. Glauben Sie mir doch endlich. Es ist etwas passiert. Sie sind nirgendwo hingereist. Sie sind noch da. Ich spüre es. Nur einer hat auf mich gehört, aber das hilft jetzt auch nicht mehr. Sie sprechen von einem Kollegen Svedberg, der Sie Ende Juli besucht hat. Er war öfter hier, nicht nur im Juni. Aha. Im Juli jede Woche. Und jetzt im August auch noch zweimal. Jetzt ist er tot. Er war der Einzige, der mir zugehört hat. Er hat sich genauso große Sorgen gemacht wie ich. Ich beschloss, direkt zu Isa Edengren nach Skorby zu fahren. Bei Edengrens öffnete niemand. Alle Fensterläden waren geschlossen. Ich ging um das Haus herum. Der Garten war groß, mit gepflegten Obstbäumen. Am Ende des Gartens stand ein Gartenhaus. Hallo. Sind Sie da? Isa? Isa? Isa, hören Sie mich? Sie lag auf einem Divan. Oh, verdammt. Ihr Atem ging langsam und schwer. Auch als ich sie schüttelte und sie aufzusetzen versuchte, reagierte sie nicht. Ja, bitte, schnell einen Notarztwagen nach Skorby. Vermutlich ein Selbstmordversuch. Kaum war der Krankenwagen mit Isa Edengren abgefahren, kam ein Auto die Einfahrt herauf. Ein Mann in Gummistiefeln und Arbeitsoverall stieg aus. Ich habe den Krankenwagen gesehen. Ich bin der Nachbar. Erik Lundberg. Ist Isa was passiert? Ich stellte mich vor und erklärte kurz, was passiert war. Wissen Sie, wo Ihre Eltern sind? Verreist, vielleicht in Spanien oder Frankreich. Die haben Ferienhäuser überall. Ich nehme an, Isa Edengren wohnt hier, auch wenn Ihre Eltern verreist sind. Von wegen. Die musste hinten im Gartenhaus schlafen. Die behandeln sie nicht gut. Im letzten Winter bei 10 Grad unter Null sind sie weggefahren und haben das Haus abgeschlossen. Isa ist zu uns gekommen, vollkommen durchgefroren. Sie hat eine Woche bei uns gewohnt. Da hat sie dies und jenes erzählt. Hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen? Ich nehme an, es wäre nicht das erste Mal. Weil die so direkt fragen, ob es ein Selbstmordversuch war. Das ist eine Selbstmörderfamilie. Isas Bruder ist vor 2 Jahren gestorben. Er war erst 19. Er hat sich in die Badewanne gelegt und einen Toaster ins Wasser fallen lassen. Vorher hat er noch einen Brief an seine Eltern geschrieben, sie sollen sich zur Hölle scheren. Herr Lundberg, vielleicht haben Sie in der Zeitung gelesen, dass ein Kriminalbeamter getötet worden ist. Ja, der war vor einem Monat hier. Bei Ihnen oder bei der Familie Edengren? Und zuerst bei denen und dann bei uns. Warum kam er? Wonach hat er gefragt? Nach den Festen, die Isa gefeiert hat, wenn ihre Eltern weg waren, bevor sie das Mädchen aus dem Haus ausgeschlossen haben. Das war das Einzige, wofür der sich interessiert hat. Bitte versuchen Sie, sich genau zu erinnern, wonach er gefragt hat. Ein Monat ist eine lange Zeit. Dann war das kurz nach Mittsommer. Ja, Ende Juni. Er kam mit Isa zu uns rüber, aber sie war krank. Er zeigte ihm nur den Weg. Was hatte sie? Sie hatte eine Woche mit einer Magengeschichte im Bett gelegen. Und da hat er sie nach den Festen gefragt? Ja, ob es Maskeraden waren und ob die Beteiligten sich verkleidet hatten. Und war das der Fall? Woher um Himmels Willen soll ich das wissen? Wir waren ja nicht dabei. Meine Frau und ich, wir lauern nicht hinter den Gardinen. Wir sehen nur das, was wir zufällig sehen. Entschuldigung. Ja? Sie pumpen ihr den Magen aus. Sie hat Schlaftabletten geschluckt. Kommt sie durch? Ich habe jedenfalls nichts Gegenteiliges gehört. Gott sei Dank. Bis später, Anwalt. Können wir Isa im Krankenhaus besuchen? Ja, das können Sie sicher, aber warten Sie bis morgen. Ich glaube, das ist besser. Ich fuhr ins Präsidium zurück. Ich fühlte mich schwerfällig, müde und mutlos. Nirgends eine plausible Andeutung, die mir eine Richtung vorgab. Es war wie ein Spuk. Svedberg besuchte das Mädchen, das nicht auf dem Mittsommerfest war. Und jetzt macht Isa Edengren einen Selbstmordversuch und Svedberg ist ermordet worden. Aber der Berührungspunkt. Wo? Verdammt nochmal. Vom Büro aus versuchte ich, den Bankdirektor zu erreichen, der mit Svedberg astronomische Studien betrieben hatte. Bruder Sundelius? Der bin ich. Kurt Wallander, Kriminalpolizei. Ich habe Ihren Anruf erwartet, Kommissar. Es hat reichlich lange gedauert. Was hat Sie dazu veranlasst, zu denken, dass wir uns bei Ihnen melden? Kalle hatte nicht viele Freunde. Einer der wenigen war ich. Deshalb habe ich selbstverständlich damit gerechnet, von Ihnen zu hören. Und wonach soll ich Sie fragen? Das sollten Sie besser wissen als ich. Ja, passt es Ihnen, wenn ich morgen früh um 9 bei Ihnen vorbeikomme? Seitdem ich nicht mehr arbeite, habe ich unendlich viel Zeit, die ohne Nutzen verrinnt. Ab 4:30 morgens passt es mir immer ausgezeichnet. Doch aus meinem Besuch bei Sundelius am Sonntagmorgen wurde nichts. Kurz nach 8 erreichte ein Alarmruf die Polizei. Martinson holte mich zu Hause ab. Der Mann war völlig durcheinander. Er behauptet, im Naturschutzgebiet Horgesdorf lägen ein paar Leichen. Er hat sie bei einer Wanderung mit seiner Frau gefunden. Wie viele Leichen? 3. Dir ist klar, was das bedeuten kann? Ja. Komm, gehen wir. Dann hoffen wir mal, dass er Gespenster gesehen hat. Als wir den Parkplatz des Naturschutzgebiets erreichten, kam eine Frau auf uns zugelaufen. Ein Mann saß auf einem Stein und stützte apathisch den Kopf in die Hände. Guten Tag. Ja, dann sagen Sie mir mal, was passiert ist. Was haben Sie gesehen? Ich nicht. Mein Mann. Ja, dann erzählen Sie mir das mal. Sie lagen da. Sie waren tot. Sie waren schon lange tot. Haben Sie gesagt, dass es 3 sind? Ich glaube, ja. Junge Menschen? Ich weiß nicht. Es war zu furchtbar. Ich konnte nicht hinschauen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein schrecklicher Anblick war. Aber Sie müssen uns die Stelle zeigen. Nee. Da gehe ich nicht noch einmal hin. Im Leben nicht. Ich weiß, wo es ist. Unsere Rucksäcke liegen noch da. Gut. Dann gehen wir. Im Naturschutzgebiet war es sehr still. In meinem Kopf überschlugen sich unkontrollierte Bilder und Gedanken. Da. Mein Magen verkrampfte sich. Solange ich auch schon Polizist war, das Gefühl blieb stets das gleiche. Übelkeit wallte in mir auf. Ich versuchte ein paar Mal tief durch den Mund zu atmen, während ich mich zum Weitergehen zwang. Gott, was für mich. Später erinnerte ich mich, in einem Baum in der Nähe einen Vogel singen gehört zu haben. Was sind sie wohl? Auf einem ausgebreiteten blauen Leinentuch lagen drei Jugendliche ineinander verschlungen. Sie waren verkleidet und trugen Perücken. Alle drei waren durch die Stirn geschossen worden. Und sie befanden sich im Zustand der Verwesung. Sie sind nicht auf Europareise gegangen. Frau Hilström hatte recht. Sie sind zu Hause geblieben. Sie waren die ganze Zeit hier, wo sie ihr Midsommerfest gefeiert haben. Als an diesem 11. August die Morgendämmerung hereinbrach und die Scheinwerfer ihren gespenstischen Schein über die Lichtung in dem Naturschutzgebiet warfen, wo die Arbeit der Spurensicherung noch immer auf Hochtouren lief, verschwand ich einfach. Wenn ich mir einen Überblick verschaffen wollte, brauchte ich Distanz. Ich weiß es nicht. Nichts spricht dafür, dass er ein Motiv gehabt hätte. Aber irgendwo gibt es einen Berührungspunkt. Es fehlt nur ein entscheidendes Zwischenglied. Die Leichen können unmöglich seit Mittsommer unentdeckt dort gelegen haben. Im Sommer wimmelt es im Naturschutzgebiet von Menschen. Wahrscheinlich waren sie in der Nähe vergraben. Wer verständigt die Eltern? Frau Hilström wird uns sicher schwere Vorwürfe machen, weil wir nichts unternommen haben. Tja, dann müssen wir eben zugeben, dass uns eine Fehleinschätzung unterlaufen ist. Das nehme ich auf meine Kappe. Warum gerade du? Hätten wir mehr Personal, wäre die Situation anders gewesen. Wenn nicht gerade Urlaubszeit, hätte manches anders laufen können. Erklärungen gibt's immer. Aber am Ende steht da eine einsame Mutter und sieht, dass sich ihre schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet haben. Ich hatte erwartet, Isa Edengren im Bett zu finden. Doch sie saß auf einem Stuhl, bis ans Kinn in eine Decke gewickelt. Guten Abend, Isa. Ich heiße Kurt Wallander. Und ich bin Kriminalkommissar. Das einzige Licht im Zimmer kam von der Nachttischlampe. Ich konnte ihr Gesicht kaum erkennen. Nur ihre Augen. Ich habe dich gefunden. Das weißt du sicher schon. Sie verrieten Angst. Aber du weißt nicht, warum ich zu dir nach Hause gekommen war. Warum ich um das verschlossene Haus herum und in das Gartenhaus gegangen bin, in dem du geschlafen hast. Du hättest auf ein Midsommerfest gehen sollen, zusammen mit Martin, Astrid und Magnus. Aber du wurdest krank und bist zu Hause geblieben. War es nicht so? Hattet ihr eigentlich darüber gesprochen, diese Reise zu machen? Nach eurem Midsommerfest heimlich abzureisen? Nein, es war nichts verabredet. Erzähl mir von dem Midsommerfest. Warum soll ich davon erzählen? Es war ein normales Fest. Aber ihr habt euch verkleidet wie Menschen aus dem 18. Jahrhundert. Das haben wir oft gemacht. Und warum? Es wurde irgendwie anders. Ach du meinst, aus einer Zeit herauszugehen und in eine andere hinein? Ja. Wusste jemand, wo ihr euer Fest feiern wolltet? Wir haben nie mit jemandem darüber gesprochen, der nicht dabei sein sollte. Du warst damit sogar nicht dabei, weil du krank geworden bist, aber du wusstest, wo es sein sollte. Ja, im Naturschutzgebiet. Und was dachtest du, als dir klar wurde, dass deine Freunde auf eine Europareise gegangen waren, ohne dir etwas davon zu sagen? Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Den Polizisten, der dich im Sommer besucht hat? Ja, wem denn sonst? Kannst du dich noch erinnern, wann er bei dir war? Am 1. oder 2. Juli. Und was hat er dich noch gefragt? Svedberg hieß er. Ich weiß, dass er tot ist. Sind Sie deswegen hergekommen, um mir das zu erzählen? Nein. Ich möchte gerne wissen, was er sonst noch gefragt hat. Nichts. Er muss doch noch mehr gefragt haben. Nein, hat er nicht. Ich habe es auf Band. Du hast das Gespräch mit Svedberg aufgenommen? Ja, heimlich. Ich mache das oft, Leute aufnehmen, ohne dass sie es wissen. Es dauerte genau 29 Minuten, bis eine Polizeistreife das Band und Isas Walkman im Krankenhaus ablieferte. Gleichzeitig traf auch Ann-Britt ein, die ich gebeten hatte zu kommen. Ich wollte nicht alleine sein, wenn ich Isa Edengren die Nachricht vom Tode ihrer Freunde überbrachte. Svedberg hat Isa tatsächlich die gleiche Frage gestellt wie ich. Aber doch nicht ganz. Ich habe sie gefragt, was dachtest du, als dir klar wurde, dass deine Freunde auf eine Europareise gegangen waren, ohne dir etwas davon zu sagen? Und Svedberg hat gefragt, glaubst du wirklich, dass sie auf eine Europareise gegangen sind? Er wusste es also. Ja, schon am 1. oder 2. Juli. Er wusste, dass sie nicht verreist waren, aber er wusste nicht alles. Denn dann hätte er keine Fragen stellen müssen. Das deutet auf jeden Fall nicht darauf hin, dass Svedberg sie erschossen hat. Nein. Aber vielleicht wurde er wegen dem, was er wusste, ermordet. Die wichtigste Frage für uns, woher kamen Svedbergs Befürchtungen? Oder seine Besorgnis oder der Verdacht? Er hat irgendwas gewusst. Ja. Und er wollte diesem Verdacht allein nachgehen. Er nahm Urlaub und begann seine eigenen Nachforschungen. Warum? Warum verbirgt man sowas? Weil man nicht will, dass etwas herauskommt. Oder weil man nicht entdeckt werden will. Oder weil man jemanden schützen will. Morgen wird das Foto von Louise veröffentlicht. Bestimmt gibt es Hinweise aus der Bevölkerung. Hoffentlich. Okay. Gehen wir jetzt zu Isa rein. Zusammen mit einem Arzt gingen wir in Isa Edengrens Zimmer. Ich sagte ihr die Wahrheit, dass wir ihre drei Freunde gefunden hatten und dass sie tot waren. Sie blieb ganz ruhig. Ich wusste, dass die Reaktion unmittelbar kommen konnte, aber sie konnte sich auch verzögern. Kannst du dir vorstellen, wer es getan hat? Draußen merkte ich, dass ich schweißgebadet war. Das wird mit jedem Mal schlimmer. Ich halte das bald nicht mehr aus. Ich kam in dieser Nacht nicht ins Bett. Die Unruhe überfiel mich mit aller Macht. Irgendwo hielt sich ein Mörder verborgen, der ein verfinstertes Gehirn haben musste, aber mit größter Umsicht und Zielstrebigkeit zu Werke ging. Ja? Sie haben vom Krankenhaus angerufen, Isa Edengren ist verschwunden. Oh, verdammt, das hätte nicht passieren dürfen. Montag, 12. August. Den ganzen Tag über blieb die Suche nach Isa Edengren vergeblich. Am Abend tauchte ihr Nachbar Lundberg im Präsidium auf, nachdem ich ihn morgens nochmal besucht und befragt hatte. Sie haben mich doch gefragt, ob wir uns irgendeinen Ort vorstellen könnten, wo Isa Zuflucht gesucht haben könnte. Ja. Ja, also meiner Frau ist da was eingefallen. Ja, was? Eine Insel in den Schären vor Östergötland, Bernsö. Es gibt dort ein altes Sommerhaus der Familie Edengren, das die Eltern nicht mehr benutzen. Ja. Isa ist immer sehr gerne dort gewesen. Danke, Herr Lundberg. Damit haben Sie uns sehr geholfen. Ach, da ist noch was. Etwas Komisches. Ja? Sie sagten doch heute Morgen, ich hätte im Krankenhaus angerufen und gefragt, wie es Isa geht. Das war doch ganz natürlich. Ja. Wir hätten das sicher tun sollen, aber wir haben das nicht getan. Weder meine Frau noch ich haben im Krankenhaus angerufen. Ich spürte, wie mich die Angst packte. Irgendwo in unserer unmittelbaren Nähe gab es jemanden, der sehr gut informiert war. Das Midsommerfest war von den Jugendlichen unter größter Geheimhaltung geplant worden. Nicht einmal die Eltern oder die Freunde wussten etwas. Aber jemand anderes. Jemand mit Zugang zu ihrem Leben. Der eine gefälschte Postkarte schreibt und sich jetzt im Krankenhaus nach Isaeden krähen. Unter falschem Namen. Wir müssen Isa unbedingt finden. Wir müssen sie dazu bringen, von Dingen zu erzählen, von denen sie vermutlich nicht einmal selber weiß, dass sie sie weiß. Nur ihre Magenverstimmung am Midsommertag hat ihr das Leben gerettet. Was willst du tun? Wo willst du sie denn noch suchen? Ich fahre morgen nach diesem... Bernsö. Genau. Ruf die Kollegen von Norrköping an, damit sie mir eine Überfahrtmöglichkeit besorgen. Wie lange fahren Sie schon Post aus? Viel zu lange. Seit mehr als 25 Jahren. Und Sie? Zahlt sich das eigentlich aus, Polizist zu sein? Ja. Es kommt vor, dass ich meine Zweifel habe. Ja. Aber wenn man über 50 ist, steht man ziemlich allein auf dem Bahnhof. Die meisten Züge sind abgefahren. Ich bin im Frühjahr 50 geworden. Alle hier draußen, die ich kenne, haben ein Festessen für mich veranstaltet. Und wie viele kennen Sie hier auf den Inseln? Alle. Dann kennen Sie sicher auch die Familie Edengren. Na ja, was heißt hier kennen? Die Alten, die Eltern. Kommen mir offen gesagt ziemlich hochnäsig vor. Aber Isa und Jürgen sind häufig mit mir gefahren. Sie wissen natürlich, dass Jürgen... Dass Jürgen tot ist. Ja. Eigentlich hatte ich eher erwartet, dass Isa mal was zustoßen könnte. Und warum? Na ja, offenbar lebt sie ziemlich wüst drauf los. Also, behauptet sie zumindest selbst. Dann sind Sie als Postbotfahrer also auf so eine Art Seelsorger. Als Briefträger weiß man, was mit den Leuten los ist. Was sie tun, wohin sie wollen, wann sie nach Hause kommen. Ob man will oder nicht. Ich sah dem Boot nach, wie es um die Landspitze herum verschwand. Die kleine Insel war üppig grün. Es stand nur ein einziges, ziemlich vernachlässigtes Haus darauf. Warum sind Sie hergekommen? Woher wussten Sie überhaupt, wo ich bin? Du bist aus dem Krankenhaus abgehauen, da mussten wir nach dir suchen. Warum? Du weißt doch, was passiert ist. Wärst du nicht krank geworden, wirst du auch tot. Sie meinen, ich bin in Gefahr? Aber warum sollte mich jemand umbringen wollen? Warum sollte jemand deine Freunde umbringen wollen? Ich verstehe das nicht. Ich kann es immer noch nicht glauben. Trotzdem, du bist die, die uns helfen kann. Du musst nachdenken, zurückdenken. Wer kann euch alle töten wollen? Ich weiß es nicht. Was könnte das Motiv sein? Rache? Keine Ahnung. Hass? Eifersucht? Ich weiß es nicht. Es muss eine Erklärung geben. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Warum wolltest du Selbstmord begehen? Ich wollte nicht mehr leben. Gibt es denn einen anderen Grund? Meine Eltern haben mein Leben zerstört. Wie das von meinem Bruder auch. Wie meinst du das? Mama ist eine Idiotin. Eitel und beschränkt. Papa ist schlau und rücksichtslos. Er macht miese Geschäfte. Das Haus hier hat er am alten Fischer abgeschwatzt für fast nichts. Es ist schön hier. Ich habe diesen Teil von Schweden bisher gar nicht gekannt. Meine Eltern behaupten, ich sei hier gezeugt worden. Wahrscheinlich kommen sie deshalb nie her. Ich liebe Bernsö. Die Umgebung schien ihr gut zu tun. Sie war jetzt bereit zu sprechen. Und die nächsten Stunden wanderte ich mit ihr durch die Vergangenheit. Kurz nach 5 beschlossen wir, über Nacht auf Bernsö zu bleiben. Wir machten einen Spaziergang über die Insel, gingen bis zu den äußersten Klippen auf der Nordseite. In dieser Felsgrotte habe ich mich als Kind immer versteckt, wenn ich Angst hatte. Hier habe ich auch meine Unschuld verloren. Später kochte sie uns ein Abendessen. Um 1:30 gingen wir schlafen. Ich in einem Gästezimmer im oberen Stock. Isa schlief unten. Mir war übel vor Müdigkeit. Und noch immer hatte ich keinen Anhaltspunkt gefunden. Der Schrei drang in meine Träume ein. Als ich in der Dunkelheit die Augen öffnete, wusste ich zuerst nicht, wo ich war. Dann hörte ich ein Geräusch im unteren Stock und begriff. Die Hintertür stand offen und schlug. Die Angst überfiel mich mit aller Kraft. Isa! Isa! Ihr Zimmer war leer. Das Fenster stand offen. Hallo? Ja, hier ist Kurt. Es tut mir leid, dass ich dich wecken muss. Hör genau zu. Isa Edengren hat geschrien. Dafür bin ich aufgewacht. Jetzt ist sie verschwunden. Die Hintertür zur Küche ist aufgebrochen worden. Es ist also noch jemand auf der Insel. Wer es auch ist, er hat es auf sie abgesehen. Was soll ich machen? Informier die Küstenwache und die Polizei von Nonchüpi. Ja. Was willst du tun? Na, Isa suchen. Kurt, wenn sich ein Gewaltverbrecher auf der Insel rumtreibt. Warte, bis Hilfe da ist. Dann ist es vielleicht schon zu spät. Sie saß zusammengekauert in der Felsgrotte, die sie mir am Nachmittag gezeigt hatte. Die Arme hatte sie um die angezogenen Knie geschlungen und ihr Kopf lag auf der Schulter. Man hätte meinen können, sie schliefe. Wäre da nicht das Loch in ihrer Stirn gewesen. Meine Beine gaben nach. Ich dachte, ich sei im Begriff zu sterben. Und dass das nichts ausmachte. Midsommermord von Henning Mankell. Erster Teil: Die verkleideten Kinder. Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt. Bearbeitung: Valerie Stiegele. Die Rollen und ihre Darsteller: Kurt Wallander, Ulrich Pleitgen. Ann-Britt Höglund, Anne Weber. Martinsohn, Christian Körner. Nyberg, Wolfgang Rüther. Isa Hillström, Katrin Bühring. In weiteren Rollen: Justus Fritsche, Bernd Hahn, Dietrich Holinderbäumer, Michaela Kametz, Ralf Komor, Petra Redinger, Ernst August Schepmann, Sabine Weithöner und Daniel Werner. Technische Realisation Markus Hassler und Barbara Göbel. Regieassistenz Matthias Kapohl. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001. Fünf Tote. Drei junge Menschen, die glücklich zusammen die Midsommernacht feiern wollten. Erschossen. Ihre Freundin, die dem Mord entkam, weil sie an jenem Abend krank war, ermordet. Kurze Zeit später. Und Svedberg, ein Kollege, den wir alle mochten, der seine eigenen verborgenen Nachforschungen angestellt hatte, getötet in seiner Wohnung. Fünf Tote. Svedbergs rätselhafte Geliebte Louise, von der nur ein Foto existiert, und ein Wahnsinniger, der im Verborgenen lauert, der geheimste Informationen über die Opfer zu haben scheint und der wieder zuschlagen wird, wenn wir ihm nicht zuvorkommen. Midsommermord von Henning Mankell. Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt. Bearbeitung Valerie Stiegele. Regie Thomas Leutzbach. Zweiter Teil, der blutige Schleier. Am Freitag, dem 16. August, fand ich mich endlich zu meinem mehrfach verschobenen Besuch bei Dr. Johansson ein. In der Nacht hatte ich von Barnsöl geträumt. Wieder hatte ich Isa Edengrens Schrei gehört, war schweißgebadet und mit rasendem Herzklopfen aufgewacht. Ich bin so kraftlos. Ich war nie in meinem Leben so kraftlos. Meine Mattigkeit kam nicht nur von den weißen Inseln aus Zucker, die, wie ich es mir vorstellte, in meinen Blutbahnen dahintrieben. Sie entsprang ebenso stark dem Gefühl, dass mir die Zeit davongelaufen war. Vielleicht bin ich zu alt für diesen Beruf. Ich will diese ganze Verantwortung nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Als ich mich entschloss, zum Arzt zu gehen, war vielleicht mein innerster Beweggrund, diesen das erlösende Wort sprechen zu lassen. Vielleicht hat er mich krank. Doch Dr. Jöransson konstatierte nur, dass meine Zuckerwerte noch immer zu hoch waren, verschrieb mir ein Medikament und verordnete mir erneut eine radikale Änderung meiner katastrophalen Essgewohnheiten. Der brutalste Serienmord. Seit Jahren in Schweden und ich. Ich habe absolut nichts in der Hand, nicht mal andeutungsweise. Kommen Sie herein, Kommissar. Ich habe immer heißen Kaffee parat, falls unerwarteter Besuch kommt. Bitte. Zuletzt war das vor einem Jahr. Obwohl es erst 8:30 war, trug Bankdirektor Sundelius einen Anzug. Sein Schlipsknoten war ein Wunder an Perfektion. Ich habe die Zeitungen gelesen. Was sind das eigentlich für Menschen, die wir in dieses Land lassen? Nichts deutet darauf hin, dass die Verbrechen von Ausländern begangen worden wären, Herr Sundelius. Ich bitte Sie, so etwas kann doch kein Schwede getan haben. Reden wir besser über Svedberg. Sie kannten ihn also ziemlich gut. Wir waren enge Freunde. Wie lange schon? 19 Jahre, 7 Monate und 15 Tage. Ach so. Ich habe mein Leben lang exakte Aufzeichnungen gemacht. Das Einzige, was ich nicht selbst eintragen kann, ist der Zeitpunkt meines Todes, falls ich mich nicht entschließe, mich umzubringen, was im Moment aber nicht aktuell ist. Offenbar war Sundelius einer von den Alten, die viel zu wenig Gelegenheit haben, mit anderen Menschen zu sprechen. Herr Sundelius. Ja? Haben Sie die Frau auf diesem Foto schon mal gesehen? Nein. Ich habe ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Das braucht man als Banker. Wir haben zuverlässige Informationen, dass diese Frau und Svedberg ungefähr 10 Jahre lang ein Liebesverhältnis hatten. Sundelius hatte die Kaffeetasse halb zum Mund geführt und erstarrte in dieser Haltung. Jetzt setzte er sie langsam auf die Untertasse. Das war keine zuverlässige Information. Kalle hatte keine Verlobte. Wir wissen, dass es in größter Heimlichkeit stattfand. Es fand überhaupt nicht statt. Seine bisherige Verbindlichkeit war wie weggeblasen. In seinem Blick lag etwas Verbissenes und Empörung. Das Foto einer unbekannten Frau hatte alles verändert. Sie und Svedberg haben sich also regelmäßig getroffen? Wir haben zusammen die Sterne betrachtet. Sonst nichts. Das kann man ja wohl kaum als eine enge Freundschaft bezeichnen. Dennoch war es das. Wann haben Sie sich zum letzten Mal getroffen? Am 16. Juli. Und war er da wie immer? Hat er etwas gesagt, was Ihnen auffiel? Er war genau wie immer. Außerdem betrachtet man den Sternenhimmel schweigend. Wir jedenfalls. Sundelius hatte sich jetzt wieder ganz unter Kontrolle. Und danach haben Sie sich nicht mehr gesehen? Er sagte, er würde für ein paar Tage verreisen und dass er viel um die Ohren habe. Anfang August wollten wir wieder Kontakt aufnehmen, wenn er Urlaub hatte. Svedberg hatte gelogen. Einem guten Freund wie Sundelius verheimlichte er, dass er sich bereits mitten in seinem Urlaub befand. Und uns gegenüber erwähnte er nichts davon, dass er Nachforschungen anstellte. Ja, danke für den Kaffee, Herr Sundelius. Wir werden uns sicher wieder einmal treffen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, Herr Kommissar, wenn Sie mir den Zeitpunkt der Beerdigung mitteilen. Gerne. Auf dem Weg ins Polizeipräsidium grübelte ich über das Gespräch mit Sundelius nach. Was war schuld gewesen an der plötzlichen Veränderung des Klimas? Eifersucht. Sundelius? Im Büro erwartete mich Thunberg. Er war der neue Staatsanwalt, jünger als ich, gut durchtrainiert und von schneller Auffassungsgabe. Ich hatte noch nicht viel mit ihm zu tun gehabt, aber manchmal erschien er mir ausgesprochen arrogant. Ich warte schon lange auf einen ausführlichen Bericht, Wallander. In Zukunft möchte ich so etwas regelmäßig, ohne dass ich darum bitten muss. Klar, das hätte natürlich geschehen sollen, aber die Ermittlungslage hat sich in den letzten Tagen dramatisch verändert. Die bisherige Ermittlung kann man kaum als so effektiv oder so umfassend bezeichnen, wie es erforderlich wäre. Wenn Ihre Kritik begründet ist, werden wir uns gerne damit auseinandersetzen. Ihnen liegt morgen eine Liste mit meinen Einwänden gegen Ihre Ermittlungsarbeit vor. Anschließend erwarte ich Ihre schriftliche Stellungnahme. Soll das heißen, wir sitzen hier und wechseln Briefe miteinander, während ein Täter frei herumläuft, der 5 brutale Morde auf dem Gewissen hat? Ich meine nur, dass die Ermittlung bisher nicht so durchgeführt worden ist, wie man es erwarten kann. Es gibt keine perfekte Ermittlung! Erzähl mir nicht, meine Kollegen und ich hätten nicht getan, was wir konnten! Schick mir deinen Zettel, Thornberg. Wenn du recht hast mit dem, was du kritisierst, richten wir uns danach. Aber rechne nicht damit, dass ich dir einen Brief schreibe! Was war das denn? Dieses Arschloch von Staatsanwalt. Stenkert. Was? Warum denn? Wir sind ihm nicht effektiv genug. Ja, glaubst du nicht, wir brauchen Verstärkung? Ja. Uns fehlt Svedberg. So einfach ist das. Wir haben uns noch nicht daran gewöhnt, dass er nicht mehr da ist. Endlich kommt Bewegung in die Sache. Aus Lund liegen die gerichtsmedizinischen Ergebnisse vor. Na, endlich. In Svedbergs Wohnung haben wir einen guten rechten Daumenabdruck gefunden und auf einem der Weingläser im Naturschutzgebiet ebenfalls. Sind sie identisch? Ja, ja. Aber nicht bei uns registriert. Es ist also derselbe Täter. Damit sind wir ein ganzes Stück weiter. Unsere Sitzung zog sich an diesem Tag bis zum frühen Abend hin. Am Ende hatten wir die bisher gründlichste Durchsicht der Ermittlungsergebnisse vorgenommen und ich hatte das gute Gefühl, dass der Gruppe neue Energie zugeführt worden war. Ich glaube, dass Svedberg wusste, was passiert war, als die Jugendlichen nicht zurückkamen. Ja. Er wusste außerdem, wer der Mörder war. Oder er hatte zumindest einen wohlbegründeten Verdacht. Mhm. Er setzt also eine eigene Ermittlung in Gang, die er heimlich durchführt. Arbeitet während seines gesamten Urlaubs daran. Nehmen wir an, er gelangt zu einer Überzeugung und konfrontiert diese Person damit. Und wird ermordet? Ja. Eine andere Erklärung ist einfach nicht möglich. Was uns zu der wichtigsten Frage überhaupt bringt. Warum wollte uns Svedberg von seinem Verdacht nichts mitteilen? Es war ein langer Tag geworden. Er hatte viele Pakete gehabt, außerdem Einschreibebriefe und Geldsendungen aus dem Ausland. Erst gegen 2 Uhr war er mit der Buchführung fertig, die er am nächsten Morgen abgeben sollte. Er ging in den schallisolierten Raum und machte alle Lichter an. Die Briefe legte er auf den dunkelblauen Bettüberwurf. Er hatte sie bereits gelesen. Das war der erste Schritt. Briefe auszuwählen, die ihn lockten. Sie vorsichtig zu öffnen, ohne dass der Umschlag beschädigt wurde. Wie viele Briefe er im letzten Jahr geöffnet, kopiert und gelesen hatte, wusste er nicht mehr. An die 200 vielleicht. Die meisten waren bedeutungslos, nichtssagend und langweilig. Bis er den ersten Brief an Astrid Hillström geöffnet hatte. Aber das war vorbei. Daran brauchte er jetzt nicht mehr zu denken. Die Idee, beim nächsten Mal ein Paar zu wählen, das heiraten wollte, war ihm erst vor kurzem gekommen. 6 Umschläge mit Hochzeitseinladungen lagen vor ihm. Von allen Brautpaaren wusste er, wo sie wohnten, wie sie aussahen und wo sie heiraten wollten. Er musste nur für sich entscheiden, welches das glücklichste war. Er zögerte den Entschluss so lange wie möglich hinaus, genoss das grenzenlose Gefühl seiner Macht. Dann las er den ausschlaggebenden Brief. Das Paar wollte am nächsten Tag heiraten. Es würde ein denkwürdiger Tag werden. Genau wie es der Midsommertag gewesen war. Samstag, 17. August. Da ist eine komische Sache, über die wir reden sollten. Wir trafen uns am Samstagnachmittag im Büro. Ann-Britt hatte noch einmal Svedbergs Leben genau unter die Lupe genommen. Irgendwo musste es einen Punkt geben, der erklären würde, warum er getötet worden war. Warte noch einen Moment, ich muss ein Glas Wasser trinken und auf die Toilette. Mein Vater hatte Diabetes. Was meinst du damit? Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man glauben, dass du zuckerkrank bist. So wie du Wasser trinkst und aufs Klo läufst. Einen Augenblick war mir danach, aus meiner Verschanzung herauszutreten und zu sagen, dass sie vollkommen recht hatte. Und dann also fang an. Okay, also ich habe mir diese Sache von vor 6 Jahren nochmal angeguckt. Die Beschwerde gegen Svedberg. Ach ja, ich erinnere mich. Er soll eine Ermittlung wegen Sachbeschädigung blockiert und den Kläger massiv unter Druck gesetzt haben, damit er die Klage zurückzieht. War das das? Ja, Svedbergs Verhalten erschien uns damals völlig unbegreiflich. Sieht so aus, als habe er diesen Nisse, der in betrunkenem Zustand die Wohnung seines Bruders demoliert hatte, geschützt. Ich habe mit der Witwe gesprochen. Sie erinnert sich, dass ihr Mann damals mit seinen guten Beziehungen zur Polizei geprahlt hat. Dieser Nisse hatte also irgendwas gegen Svedberg in der Hand. Ja, Erpressung vielleicht. Das werden wir rausfinden, ja? Kurt? Ja? Es ist wieder passiert. Es ist wieder passiert. Wo? Am Nürburgrand und am Campingplatz. Von neuem erlebte ich den Albtraum. 3 Tote lagen vor mir im Sand der Dünen. Auf einem Stativ war eine Kamera befestigt. Alle 3 waren erschossen worden. Ein Brautpaar und ein Fotograf. Die Schüsse hatten die Braut und den Bräutigam mitten in die Stirn getroffen. Der weiße Schleier war rot von Blut. Vorsichtig streifte ich ihren bloßen Arm. Er war noch warm. Das kann noch nicht lange her sein. Gibt's Spuren? Hat jemand was gesehen? Wer hat sie entdeckt? Leute, wir müssen anfangen. Es ist gerade eben erst passiert. Martinsson hatte bereits angefangen, die erregten und verworrenen Beobachtungen der Zeugen zu sortieren. Ein Kind, das am Strand spielte, hatte die Toten entdeckt und war schreiend zum Campingplatz hinaufgelaufen. Niemand hatte Schüsse gehört. Eine Frau hat gesehen, wie ein Mann aus dem Wasser kam und sich in den Sand setzte. Sah aus, als wollte eine Sandburg bauen und dann ist er verschwunden. Er muss ein Auto hier in der Nähe gehabt haben. Wir brauchen eine Hundestreife. Wo hat er gesessen? Wir gingen zum Strand hinunter und entdeckten seinen Abdruck. Ebenso eine Kuhle im Sand und ein abgerissenes Stück Plastik vor ihm. Der Fotograf hatte eine Einladungskarte in der Tasche hier. Marlene Skander und Torbjörn Werner. Heute um 2 Uhr haben sie geheiratet. Und dann kamen sie hierher, um sich fotografieren zu lassen. Also, der Mörder steigt aus dem Wasser und setzt sich an den Strand. Er gräbt im Sand. Ja, aber nicht, um eine Sandburg zu bauen. In der Plastikfolie war die Waffe eingewickelt, die er vor ihr versteckt hatte. Jetzt braucht er nur noch den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Niemand nimmt von ihm Notiz. Er ist ein einsamer Badender, der aus dem Wasser kommt. Er schießt und verschwindet. In 1-2 Minuten ist alles vorbei. Dieser Scheißkerl. Er kann anscheinend keine glücklichen Menschen ertragen. Oder er sieht es als seine Lebensaufgabe, an Freude in Trauer zu verwandeln. Hinbergs letzten Kommentar hörte ich kaum. Mein Ekel und meine Angst waren so übermächtig, dass ich am liebsten losgeschrien hätte und einfach davongelaufen wäre. Wieder einmal dachte ich, nun sei wohl der Zeitpunkt gekommen, an dem ich die Verantwortung für die Ermittlung abgeben müsste. Ach, Tote. Ich war gescheitert. Die Angehörigen müssen benachrichtigt werden. Die Begegnung mit der Hochzeitsgesellschaft, das Gefühl, in einen Raum des Glücks einzubrechen und Tod und Verderben um mich zu verbreiten, war schlimmer, als ich es je zuvor erlebt hatte. Ich war geradezu erleichtert, als ich endlich ins Polizeipräsidium zurückfahren konnte. Der Täter, den wir suchen, war offenbar neben dem Brautpaar und dem Fotografen der Einzige, der wusste, wo die Hochzeitsfotos gemacht werden sollten. Sie hatten es keinem verraten. Es war, als gingen sie auf eine heimliche Hochzeitsreise. Nur für 2 Stunden. Und wieder wusste der Mörder alles, bis ins kleinste Detail. Als sei er an der Planung beteiligt gewesen. Er kennt alles. Das Leben, die Gewohnheiten, die Geheimnisse seiner Opfer. dauernd meine ich, ich übersehe etwas. Wir suchen einen Punkt, an dem sich die Spuren kreuzen. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich ihn direkt vor Augen habe. Hm? Ja? Es hat etwas zu tun mit einer Bemerkung, die dieser Westin gemacht hat. Westin? Das ist der Postbootfahrer, der mich nach Bernsee brachte. Ja, ruf ihn doch an. Das habe ich schon. Er erinnert sich nicht. Es war irgendeine banale Mitteilung. Was es bedeutet, mit Post und Lebensmitteln zwischen den Inseln hin und her zu fahren. Irgend sowas. Die Kollegen aus Kopenhagen haben angerufen. Es gibt einen Hinweis zu dem Foto von Louise. Da, und? Ein Mann hat sie erkannt in einer Kopenhagener Bar. Amigo in der Nähe vom Bahnhof. Der Mann ist Stammgast. Der hat sie mehrmals dort gesehen. Die sollen sich unbedingt melden, wenn sie wieder dort auftaucht. Um 10 Uhr an diesem Samstagabend fing es an zu regnen. Ich fuhr noch einmal nach Nybrostrand, wo über der Stelle, an der man die Körper gefunden hatte, eine Plastikplane aufgespannt war. Ist alles ruhig? Ja, bis eben haben sich Neugierige herumgetrieben. Weiß der Teufel, worauf die hier noch warten. Es ist wohl vor allem das Gefühl, sich in der Nähe der Katastrophe zu befinden, in der sicheren Gewissheit, dass man selbst nicht betroffen ist. Ja, man sieht schon eine Menge komischer Typen. Eine von den letzten heute Abend war eine Frau. Sie muss schon hier gestanden haben, als ich kam und die Wache übernahm. Erst kam sie mir bekannt vor, aber es war ein Irrtum. Was hast du eben gesagt? Eine Frau? Ja, naja, sie hatte was, das mir bekannt vorkam. Es schien mir vollkommen verrückt. Sieh mal das Foto. Dennoch zog ich das Foto von Louise aus der Tasche. Ja, ja. Das ist sie. Woher hast du denn das gewusst? Bist du sicher? Ja, absolut. Sie war eine der letzten, die ging. In welche Richtung? Richtung Zeltplatz. Aha. Obwohl, wie eine Camperin sah die eigentlich nicht aus. Wie denn? Naja, sie hatte einen blauen Hosenanzug an. Ziemlich elegant. Camper tragen doch meistens diese Trainingsanzüge. Falls sie wieder auftaucht, meldest du dich sofort. Lass dir das Foto da. Die Frau, die vielleicht Louise hieß, war nicht die Person, die wir suchten. Aber es gab sie. Und sie zeigte Interesse an der Ermittlung. Völlig in Ordnung. Heute Morgen ist mir noch was eingefallen, worüber wir im Boot gesprochen haben. Ah, gut. Ich sagte, dass man in meinem Beruf ein Auge auf die Leute hat. Wenn jemand seine Post nicht abholt, dann geht man an Land und sieht nach, ob alles in Ordnung ist. Sie haben noch mehr gesagt. Naja, und dass man als Briefträger eben fast alles über die Menschen weiß, ob man will oder nicht. Ja, genau. Ja, wichtig war es also nicht. Wichtig genug. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie angerufen haben. Sie sollten im Herbst mal für ein paar Tage zu uns rauskommen, wenn es ruhiger ist in den Buchten. Darf ich das als Einladung auffassen? Das können Sie auffassen, wie Sie wollen. Aber ich halte meistens, was ich verspreche. Gut. Ich ging in die Küche und setzte Kaffee auf. Plötzlich sah ich, wonach ich gesucht hatte. Wir suchten einen Täter, der seine Gräuel genau plante und vorbereitete. Diese Planung setzte voraus, dass er sich seine Informationen unbemerkt verschaffen konnte. Briefe zum Beispiel. Er liest fremde Briefe. Ein Briefträger. Ein Briefträger, der die Briefe öffnete und sie danach wieder zuklebte und an die Adressaten beförderte, ohne dass sein Eindringen in die Privatsphäre bemerkt wurde. Nein. Das ist zu einfach, Es ist zu fantastisch, ich muss mich irren. Meine Müdigkeit war wie weggeblasen. Die Ermittlung, der Hergang der miteinander verkoppelten Ereignisse, alles wirbelte durch meinen Kopf. Tut mir leid, dass ich dir nicht einmal einen ruhigen Sonntagmorgen lasse, Ingrid. Ich hoffe, ich sehe nicht so aus wie du. Hast du überhaupt geschlafen heute Nacht? Ein paar Stunden. Es ist keinem damit gedient, wenn du zusammenklappst. Was machen die Kinder? Kinder werden immer dann krank, wenn es einem am wenigsten in den Kram passt. Das könnte man das erste Höglundsche Gesetz nennen. Im Moment ist mein Mann noch da, aber in 4 Tagen muss er nach Dubai. Glaubst du, wir klären diese Scheiße bis dahin auf? Nein. Dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Du arbeitest so viel du kannst. So einfach ist das. Nein, so einfach ist das ganz und gar nicht. Aber das versteht ein Mann eben nicht. Ich wollte nicht gern tiefer in Andrits Probleme hineingezogen werden. Deshalb berichtete ich ihr von dem Polizisten, der die Frau, die vielleicht Louise hieß, vor den Absperrungen erkannt hatte. Und dann erzählte ich von meinem Telefongespräch mit Westin. Ein Briefträger. Gibt es denn überhaupt noch Menschen, die private Briefe schreiben? Ja, ich weiß, es ist absurd. Verrückt. Etwas, was man denken kann, wenn einem wirklich gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Naja, lohnt sich schon, der Sache nachzugehen. Das würde ja auch den Anruf des falschen Lundberg erklären, oder? Ja. Der Briefträger konnte wissen, dass Isa Edengren im Krankenhaus ist. Martinsson und Nyberg waren zur Sitzung gekommen. Auch Thornberg fand sich ein. Wir beschlossen, der Klärung einer einzigen Frage absoluten Vorrang einzuräumen. Wer hatte gewusst, wann und wo die Hochzeitsbilder aufgenommen werden sollten? Alles andere ist bis auf Weiteres zweitrangig. Danach tat ich etwas, was ich noch nie getan hatte. Ich schloss die Tür meines Büros ab und streckte mich auf dem Fußboden aus mit einer alten Aktentasche als Kopfkissen. Wenn ich nicht zusammenbrechen wollte, brauchte ich jetzt ein paar Stunden Schlaf. Ja. Spreche ich mit Kommissar Wallander? Ja, das bin ich. Oh. Lone Cheer aus Kopenhagen hier. Ja. Ich wollte nur sagen, dass die Frau, die vielleicht Louise heißt, gerade im Amigo ist. Was sollen wir tun? Lasst sie nicht aus den Augen. Ich nehme das nächste Flugboot. Wir passen gut auf sie auf. Das verspreche ich dir. Ja. Ein kaputtes Leuchtschild, auf dem nur noch die Buchstaben Igo lesbar waren, hing über der Eingangstür. Aranda, wir haben telefoniert. Ja. Die Frau ist noch da. Ja. Das ist der letzte Platz in der Theke. Was willst du machen? Es liegt ja nichts gegen sie vor, aber ich glaube, sie hat eine Menge Informationen für uns. Gehen wir. Im Lokal war es heiß und verräuchert. Rötliches Licht, viele Menschen. Dann entdeckte ich sie. Sie saß alleine am Ende des Bartresens und trank Wein. Ihr Haar war wie auf dem Foto. Guten Abend. Guten Abend? Ich glaube, sie heißt Louise. Ja? Mein Name ist Kurt Wallander. Ich bin Polizeibeamter in Öster. Ich bin nach Kopenhagen gekommen, weil ich mit Ihnen reden muss. Ich bemerkte, wie sie sich verkrampfte. Dann entspannte sie sich wieder, sah mich an und lächelte. Kein Problem. Ich wollte nur gerade zur Toilette. Ich bin gleich wieder zurück. Sie stand auf und verschwand nach hinten. Es vergingen 4 Minuten. Dann noch eine. Ein Mann kam aus der Richtung der Toiletten. Kurz darauf noch eine. Geh in die Damen-Toilette. Da stimmt was nicht. Ich drängelte mich durch das Lokal, aber ich wusste schon, dass die Sache schiefgegangen war. Sie ist nicht drin. Oh, Scheiße. Gibst du da ein Fenster? Nein. Sie muss noch hier sein. Wenn sie das Lokal verlassen hätte, das hätte ich auch bemerkt. Frag den Türsteher, ob in den letzten 10 Minuten eine Frau rausgegangen ist. Ein Bild nahm in meinem Kopf Gestalt an. Es gab nur eine Möglichkeit. Nein, der ist sich ganz sicher. Keine Frau, nur 3 Männer. Oh, ich begreife nicht, wie sie rausgekommen ist. Ich müsste sie gesehen haben. Sie ist nicht rausgegangen. Louise ist noch hier. Warum greifst du sie dir denn nicht? Aus dem einfachen Grund, weil Louise nicht Louise ist. Sie ist ein Mann. Quatsch! Der Türsteher sagt, 3 Männer hätten die Bar verlassen. Einer muss Louise gewesen sein, mit der Perücke in der Tasche und nachdem er die Schminke abgewischt hatte. Bist du sicher? Ja! Er weiß jetzt, dass wir ganz in seiner Nähe sind. Aber er weiß auch, dass wir nichts über seine Identität wissen. Gar nichts. Montag, 19. August. Ich hatte die Frühfähre von Kopenhagen nach Malmö genommen. Auf der Toilette im Präsidium putzte ich mir die Zähne und starrte mein Spiegelbild an. Aufgequollen, bleich, mit schweren Tränensäcken unter den Augen. Oh, verdammte Scheiße. Alle waren pünktlich erschienen. Auch Thunberg war da. Ich berichtete, was geschehen war. Ich hatte unmittelbar neben dem Mörder gestanden und ihn entwischen lassen. Luis ist ein Mann. Und er ist der Mann, den wir suchen. Er muss es sein. Warum macht er sich sonst aus dem Staub? Ein Brit hat von Anfang an bemerkt, dass etwas mit dem Haar nicht stimmt. Ich hätte es viel früher durchschauen müssen. Und Ihre Kleider? An Brits Frage war die einzige. Eigentlich hätten mir die Kollegen Vorwürfe machen müssen. Für dies und manches andere in dieser Ermittlung. Eine Art Hosenanzug, flache Schuhe. Bei genauem Hinsehen hätte man vielleicht vermuten können, dass sie ein Mann ist. Aber nicht an der Bar, bei der Beleuchtung. Das Foto. Auf dem Bildschirm kann man die Perücke wegnehmen und sehen, was für ein Mann drunter hervorkommt. Damit fangen wir an. Mit einer Perücke und geschicktem Schminken kann man ein Gesicht zwar verändern, aber ganz und gar verwandeln kann man es nicht. Nein. Wie passt nach all dem eigentlich Svedberg ins Bild? Zu seinem Vetter sagte er, habe ein Verhältnis mit einer Frau, die Louise heißt. Jetzt zeigt es sich, dass die eigentlich ein Mann ist, was Svedberg in all den Jahren nicht verborgen geblieben sein dürfte. Er war also schwul. Ja. Es gibt eine Person, die immer wichtiger wird. Sein Freund, dieser Boas und Elius. Der pensionierte Bankdirektor. Ja. Lass ihn herkommen. Ich spürte, wie sich plötzlich neue Energie im Raum verbreitete. Jeder hat es eilig. Niemand musste fragen, was er tun sollte. Beim Hinausgehen blieb Thornberg stehen. Was ich noch sagen wollte, ich finde nicht, dass du dir Vorwürfe machen musst, weil er aus seiner Verkleidung geschlüpft und verschwunden ist. Das vorauszusehen wäre wirklich zu viel verlangt gewesen. Thornberg überraschte mich. Ich hatte geglaubt, mich seit unserer Konfrontation im Kriegszustand mit ihm zu befinden. Aber ich konnte jetzt nicht darauf eingehen. Ich musste eine Spur verfolgen, die sich vielleicht als irrelevant erweisen würde. Aber ich wusste, ich würde mir selbst nie verzeihen, wenn sie trotz allem die richtige war und ich wäre ihr nicht nachgegangen. Wie viele Briefträger gibt es insgesamt in der Ystad-Region? 8. Der Mann, der mich im Postterminal empfing, war der Leiter, Shell Albinson. Ein kompetent wirkender junger Mann. Haben Sie eine Namensliste, Fotos? Ja, die Post ist bekanntlich innovativ und marktorientiert. Wir haben eine Broschüre über unsere Briefträger und ihre Arbeit herausgebracht. Oh, in Farbe sogar. Na, Achtung, jetzt verstehe ich, warum das Porto ständig teurer ist. 4 Männer und 4 Frauen. Keiner von ihnen hatte die geringste Ähnlichkeit mit Louise. Kann ich die Broschüre behalten? Natürlich. Wer schickt heutzutage eigentlich überhaupt noch Briefe? Jeder faxt doch oder sendet E-Mails. Ein zugeklebter Brief hat seine Vorzüge. Er schützt die Privatsphäre. Um kurz nach 11 am Morgen war er nach Ystad zurückgekehrt. Der Abend in der Bar in Kopenhagen war ein großer Triumph gewesen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ein Polizeibeamter kommen und sich neben ihn setzen würde. Aber er hatte nicht die Fassung verloren, sondern das getan, was er sich schon früher ausgedacht hatte für den Fall, dass er in diese Situation geraten würde. Seinem ursprünglichen Plan folgend sollte er jetzt eigentlich warten. Vielleicht ein ganzes Jahr, bevor er seinen neuen Auftritt hatte. Aber die Begegnung mit diesem Wallander hatte ihn aus der Ruhe gebracht. Am späten Nachmittag war sein Entschluss gefasst. Der Polizist sollte der Nächste sein. Und es sollte bald geschehen. Dienstag, 20. August. Die Glocken hatten geläutet. Der Organist hatte Bach gespielt, die Rede des Reichspolizeichefs war erträglich gewesen. Und ich hatte ganz vorn gesessen und eine wachsende Angst gespürt. Angst vor meinem eigenen Ende, wann es auch kommen würde. Gegen Ende, bei der Ansprache des blutjungen Geistlichen, der die Vertretung des alteingesessenen Pastors übernommen hatte, kam mir plötzlich der Gedanke. Hatten nicht auch Briefträger Vertretung? Ich habe gestern etwas vergessen, als wir uns unterhalten haben. Ich nehme an, Sie müssen dann und wann auch auf Vertreter für die Briefträger zurückgreifen. Ja, wir haben 2, auf die wir immer zurückgreifen. Und wer sind diese beiden? Eine Frau, Lena Stivell, und ein Mann, Orke Larstam, er war früher Ingenieur. Können Sie mir ein bisschen mehr über diesen Orke Larstam sagen? Er ist ein sehr zurückhaltender Mensch, aber gewissenhaft. Etwa 44 Jahre, wohnt hier in Ystad. Mhm. Harmony Gartan 18, wenn ich mich nicht irre. Werden diese Vertretungen auf jeder Route eingesetzt? Ja, das ist der Sinn der Sache. Die Post muss ausgetragen werden, auch wenn jemand mal ein paar Tage erkältet ist. Und wo war Larstams letzte Vertretung? In Rögler. Aha. Und wann war das? Irgendwann im Juli. Und davor? Da hatte er eine lange Vertretung draußen in Skarby, so zwischen März und Juni meines Wissens. Ja, ich danke Ihnen. So wie du ihn beschreibst, hört er sich aber nicht gerade nach einem Massenmörder an. Wer tut das schon? Dieser Larstam hatte im Juli in der Gegend, wo der Fotograf des Brautpaars wohnte, eine Vertretung. Und davor im Frühjahr in Skarby, wo Astrid Hillström gewohnt hat. Und was meinst du, sollen wir jetzt tun? Ich wollte dir nur erzählen, was ich gerade erfahren habe. Machen wir doch noch einen kleinen Abendspaziergang. Wir könnten zur Harmoniegarte runtergehen und an Larstams Tür klingeln. So furchtbar spät ist es ja noch nicht. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Aber ich bin ganz deiner Meinung. Bis zur Harmoniegarte Nummer 18 brauchten wir 10 Minuten. Die Haustür war nicht verschlossen. Ich klingelte an Larstams Wohnungstür im ersten Stock. Er muss da sein, ich kann Licht sehen. Doch nicht da. Versuchen wir es morgen nochmal. Falls wir nicht hineingehen, obwohl keiner aufmacht. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, dass wir hier einbrechen sollen. War nur so eine Idee, wo wir gerade hier sind. Da mache ich nicht mit, Kurt. Das verstößt gegen alles, was ich gelernt habe. Du hast recht, wir versuchen es morgen nochmal. Bevor wir gingen, schaute ich mir die Türschlösser noch genauer an. Zuerst wusste ich nicht, was ich da vor mir hatte. Und dann begriff ich, dass es das modernste Türschloss war, das ich je gesehen hatte. Orke Larstam ist auf alle Fälle ein Mensch, der sorgfältig hinter sich abschließt. Um 10 vor 1 in der Nacht gab die Tür endlich nach. Ich übernehme voll und ganz die Verantwortung, Nyberg. Und ich werde niemandem gegenüber erwähnen, dass du hier gewesen bist. Das glaubte eh keiner, dass du es allein geschafft hast, hier einzubrechen. Die Wohnung bestand aus 3 Zimmern und einer kleinen Küche und machte einen gepflegten Eindruck. Schau dir das an, Nyberg. Eine Unzahl von Porzellanfiguren und anderem Nippes stand auf den Regalen. Hunde, Zwerge, Rokoko-Damen. Eine der Zimmertüren unterschied sich von den anderen. Sie sah nach einer Spezialanfertigung aus. Schallisoliert. Kein Fenster. Die Wände ebenso dick gepolstert wie die Tür. Im Zimmer standen nur ein Bett und ein Schrank. Das Bett war sorgfältig gemacht. Was suchst du eigentlich? Aber ich konnte den Abdruck eines Menschen sehen, der dort gelegen hatte. Zum Beispiel das. Ich zog ein rotes Kleid aus dem Schrank. Darunter standen ein paar hochhackige Schuhe. In dieser Wohnung wohnt Louise. Die Frau auf dem Bild, das wir bei Svedberg gefunden haben. Die Frau aus der Bar in Kopenhagen. Die Frau, die es nicht gibt. Und das hättest du mir auch gleich sagen können. Ich wusste es nicht. Kannst du die Schublade hier öffnen, sodass man es nicht merkt? Ja. Kein Problem. Ich hatte oft gedacht, dass Polizeiarbeit geprägt ist von nicht eingelösten Erwartungen. Aber wenn ich überhaupt etwas erwartet hatte, dann nicht das, was jetzt in einer Plastikhülle vor mir lag. Sämtliche Zeitungsberichte über die Mordfälle. Und Svedbergs Todesanzeige. Eine Stunde später waren wir vollständig versammelt. Ich fragte mich, woher Thornberg nachts um 3 die Zeit für seinen untadeligen Krawattenknoten genommen hatte. Du bist also doch wieder hingegangen. Ja, und es war richtig. Ich hatte jede Müdigkeit abgeschüttelt. Wir würden nicht nachlassen, bis wir den Mörder gefangen hatten. Wo er sich befindet, wissen wir nicht. Aber in der Küche gab es eine Hintertür. Sie war angelehnt. Und wenn ich daran denke, welche Schlösser er an seiner Wohnungstür hat, glaube ich, dass er uns gehört und sie aus dem Staub gemacht hat. Mit anderen Worten, er weiß, dass wir ihm dicht auf den Fersen sind. Wir sollten uns nur die Frage stellen, ob das geringste Risiko besteht, dass wir uns irren. Nein, er ist es. Es gibt überhaupt keinen Zweifel. Wie bist du eigentlich in die Wohnung hineingekommen? Ich bin eingebrochen. Ich hoffe, dein Verdacht gegen Lawstown bewahrheitet sich. Wenn nicht, wird es Probleme geben. Ich beneide dich, Thornberg, dass du Zeit hast, in der augenblicklichen Lage über sowas nachzudenken. Es kommt vor, dass Polizisten sich irren. Ich will nicht noch einen Mord. So einfach ist das. Ich hatte Albinson aus dem Bett klingeln lassen. Jetzt saß er mir mit Lawstams Personalakte gegenüber. Orkid Lawstam, 44 Jahre alt, Absolvent der Technischen Hochschule Göteborg, Ingenieursexamen. 1979 bis 1985 im Ingenieursbüro Strand in Stockholm. Auf eigenen Wunsch ausgeschieden, Umschulung zum Landbriefträger. Unverheiratet, keine Angehörige. Wir glauben, Lawstam ist auf der Flucht. Können Sie sich vorstellen, wohin er geht? Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nicht privat. Und er war sehr zurückhaltend, das sagte ich ja schon. Die einzigen Gelegenheiten, bei denen ich ihn unfreundlich erlebt habe, waren, wenn andere lachten und fröhlich waren. Aber das ging schnell vorbei. Er mochte fröhliche Menschen nicht? Das weiß ich nicht. Aber er zog sich zurück, wenn andere lachten. Es störte ihn offenbar. Hatte er noch andere Eigenheiten? Er hatte keine Eigenheiten. Man bemerkte ihn kaum. Am Nachmittag nahmen wir uns noch einmal Orkel Lawstams Wohnung vor. Es wäre gut, wenn wir ein Foto fänden. Außerdem müssen wir zwei Sachen rausfinden. Wo hat er ein Versteck? Und bereitet er neue Morde vor? Ich finde ja, da ist was komisch an seiner Umschulung zum Briefträger. Was? Warum hört er auf? Warum steigt er aus mit nicht ganz 33? Du meinst, es könnte was vorgefallen sein? Zur gleichen Zeit ist er auch umgezogen. Ein Mann, der plötzlich alle Brücken hinter sich abbricht. Oh ja. Ich rufe nachher mal dieses Ingenieurbüro an, bei dem er angestellt war. Ann-Britt übernahm die Küche, ich suchte im Wohnzimmer nach irgendwelchen persönlichen Papieren. Vergeblich. Lawstam musste irgendwo einen Safe haben. Porzellanfiguren, wohin man schaut. Wie ein Puppenhaus. Ein Puppenhaus mit einem Wahnsinnigen drin. Aua. Kurt? Ja. Ich glaube, das hier solltest du dir ansehen. Eine unregelmäßige, ruckhafte Handschrift. Der Zettel lag in der Küchenschublade. Mit Bleistift geschrieben. 8 Worte, wie ein Gedicht. Nummer 9. Mittwoch 21. Glück kommt, Glück geht. Eine Botschaft. Für uns. Ja, sieht so aus. Mensch, das muss man sich vorstellen. Er hatte die Kaltblütigkeit, noch diesen Zettel zu schreiben, während wir seine Wohnungstür aufbrachen. Der 21. ist heute. Und es ist Mittwoch. Ja. Er hat 8 Menschen getötet und hier spricht er von der Nummer 9. Wir müssen ihn fassen, bevor er es tut. Glück kommt, Glück geht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Orkel Lawstam keine fröhlichen Menschen erträgt. Ja. Aber woran erkennt man fröhliche Menschen? Das tut man nicht. Die sucht man. Kann man nicht eine allgemeine Warnung veranlassen übers Radio? Und was soll man da sagen? Dass die Leute nicht lachen sollen? Er hatte Glück gehabt. Im Normalfall schloss er die Tür des schalldichten Zimmers. Doch gerade an diesem Abend hatte er sie angelehnt gelassen, als er sich aufs Bett legte. Sonst hätte er sie nicht gehört, als sie in der Nacht einbrachen. Er hatte nichts mitnehmen können, außer seiner Pistole und den Kleidern, die er trug. Der Gedanke an die Polizisten, die sich jetzt vermutlich in seiner Wohnung befanden, die Schubladen herauszogen, den Fußboden schmutzig machten und seine Porzellanfiguren verrückten, machte ihn rasend. Sie würden sich bestimmt Stunden dort aufhalten. Aber früher oder später musste dieser Wallander in seine eigene Wohnung zurückkehren. Sehr müde nach all den Stunden ohne Schlaf. Dann würde er dort sein und warten. Unseren Informationen zufolge hörte Lawstam 1985 bei Ihnen auf, Herr Strand. Er ist tatsächlich der einzige Ingenieur, den ich je entlassen habe. Und warum? Es ging einfach nicht mehr. Er war zu unselbstständig. Hat nie eine eigene Idee vorgebracht, aus Angst, jemand könnte anderer Ansicht sein. Und wie war seine technische Qualifikation? Ausgezeichnet. Das stand außer Frage. Wie hat er auf die Kündigung reagiert? Gar nicht. Er verließ mein Büro, nahm seine Jacke und war fort. Nicht einmal die Abfindung hat er kassiert, auf die er Anspruch hatte. Haben Sie danach noch Kontakt zu ihm gehabt? Nein. Sein Leben außerhalb unseres Büros lag für uns völlig im Dunkeln. Also kommt. Lasst uns die Situation nochmal durchgehen. Wir haben noch immer zwei Fragen. Wo ist er? Wer ist sein neuntes Opfer? Heute ist der 21. Bis Mitternacht sind es noch knapp 6 Stunden. Er hat sich bestimmt an einem Ort versteckt, an dem uns nie einfallen würde, ihn zu suchen. Unsere einzige Möglichkeit besteht darin, dass wir versuchen, das Opfer einzukreisen, bevor er wieder zuschlägt. Stichwort fröhliche Menschen, glückliche Menschen, was noch? Junge Menschen. Ja. Verkleidet. Ja, ja, also fragen wir uns, wo finden wir heute junge, fröhliche, verkleidete Menschen? Die Zeitung. Was ist heute los in Österreich? Ja, wir entdeckten es fast gleichzeitig. An diesem Abend fand in einem Hotel eine Veranstaltung der Heimatvereinigung Freunde Österreichs statt. Die Mitglieder sollten in Kleidern des 19. Jahrhunderts erscheinen. Ich glaube nicht, dass er sich wiederholt. Ja, aber wir können nicht sicher sein. Wir haben keine Alternative. Wir hatten Verstärkung aus den umliegenden Polizeidistrikten angefordert, hatten das Hotelgebäude umstellt, Beamte als Kellner eingesetzt. Jede verdächtige Bewegung wurde genau registriert. Um 11:30 war das Fest vorüber, ohne dass etwas geschehen wäre. Ich empfand eine Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung. Nacht, Kurt. Wir trennten uns. Keiner von uns hatte noch die Kraft, den Abend auszuwerten. Was machen? Es war 4 Minuten vor Mitternacht, als ich die Treppe zu meiner Wohnung hinaufstieg. Ich ahnte die Gestalt am Ende des Flurs mehr, als dass ich sie sah. Gleichzeitig spürte ich einen brennenden Schmerz, der meine rechte Wange aufschlitzte. Ich bin der Neunte. Erst als ich ans Ende der Straße gekommen war, blieb ich stehen und drehte mich um. Aber es war niemand da. Die Straße war leer. Das Blut lief mir die Wange hinunter, die Wunde brannte, es hämmerte in meinem Kopf. Und ich war ohne Waffe. Auch das Handy hatte ich im Büro liegen gelassen. Von der Rückseite des Hauses her hörte ich ein Auto. Ich wusste, ohne sagen zu können, warum, dass es Lostam war. Er musste sich übers Dach hinuntergelassen haben. Die Straßen waren menschenleer. Lostam fuhr schnell. Bald würde er merken, dass ich hinter ihm war. Wir kamen hinaus auf die Reichsstraße 19. Bei einer Abzweigung bog Lostam auf einen Waldweg ab, schaltete die Scheinwerfer aus und stieg aus. Ich verließ ebenfalls den Wagen und duckte mich hinter einen Busch. Lostam war nicht zu sehen. Es war sehr dunkel. Nur ab und zu brach der Mond aus dem Wald. Was hat er vor? Mein Fuß berührte einen Gegenstand. Ich hob ihn auf. Eine Holzplanke. Naja, besser als nichts. Dann hörte ich es. Ein Zweig. Irgendwo schräg vorn. Verdammt. Die Angst, er könnte plötzlich neben mir auftauchen, durchfuhr mich eiskalt. Der pure Wahnsinn. Für einen Augenblick kam wieder der Mond hervor. Ich versuchte, die Umgebung zu erkennen. Auf einer kleinen Erhebung stand ein einsamer Baum. Da will er hin. Das war meine Chance. Ich musste mich von hinten an ihn herantauschen, in einem weit ausholenden Umgehungsmanöver. Ruhig. Mit großer Mühe bewegte ich mich vorwärts. Es war ein blindes Tasten in absoluter Finsternis. Der Schweiß lief in Strömen an mir herunter. Mein Herz klopfte so heftig, dass ich überzeugt war, es wäre weithin zu hören. Es dauerte fast 20 Minuten, bis der Mond wieder hervorkam. Einen Augenblick lang konnte ich Lorstam erkennen, an den Baum gepresst, völlig davon in Anspruch genommen, den Waldweg im Auge zu behalten. Ich war in seinem Rücken. Es war reines Glück, dass ich Lorstam mit der Holzplanke mitten auf den Kiefer traf. Er brach bewusstlos zusammen, die Pistole fiel ihm aus der Hand. Für einen Augenblick spürte ich den Impuls, die Pistole, mit der er so viele Menschen getötet hatte, an Lorstams Schläfe zu setzen und abzudrücken. Aber ich widerstand. Hatten einen Massenmörder gefasst, bevor er zum 9. Mal tötete, und hatten ein Monster erwartet. Und dann waren alle, die mit ihm in Kontakt kamen, überrascht gewesen von seinem bescheidenen und zurückhaltenden Wesen. Ich selbst hatte ihn tagelang verhört. Er schien alle Fragen offen und ehrlich zu beantworten, aber im Grunde erfuhren wir überhaupt nichts über ihn. Alles, was er sagte, war vage und blieb in der Schwebe. In seinem Inneren war ein Vakuum, in das er selbst nicht eindringen konnte. Die drei Jugendlichen draußen im Naturschutzgebiet, warum haben sie die getötet? Kann man ein besseres Ende finden als in dem Augenblick, wo das Leben am allerschönsten ist? Deshalb haben Sie sie getötet, um ihnen eine Wohltat zu erweisen? Ich glaube, ja. Sie glauben? Sie müssen es doch wissen, Sie haben ja alles geplant. Man kann doch auch planen, wenn man nur glaubt. Sie haben Ihre Körper versteckt und vergraben. Warum? Ich wollte nicht, dass Sie zu früh entdeckt werden. Und Sie sind nach Bernsö gefahren und haben Isa Edengren getötet. Warum konnten Sie sie nicht leben lassen? Man soll das, was man sich vorgenommen hat, zu Ende bringen. Manchmal erreichten die Verhöre einen Punkt, an dem ich es nicht mehr aushielt. Wir hatten von dem Brautpaar gesprochen, das er nicht hatte leben lassen können, weil die beiden ein Glück ausstrahlten, das er nicht ertragen konnte. Schließlich hatten wir über Svedberg gesprochen, über ihre lange und komplizierte Liebesgeschichte, die sich im Geheimen abgespielt hatte. Ich war gezwungen, ihn zu erschießen. Er klagte mich an. Er behauptete, ich hätte etwas mit den verschwundenen Jugendlichen zu tun. Wie war er darauf gekommen? Ich hatte ihm von meinem Traum erzählt. Was war das für ein Traum? Den Menschen das Lachen auszutreiben. Warum sollen Menschen nicht lachen dürfen? Früher oder später verkehrt sich das Glück in sein Gegenteil. Das wollte ich Ihnen ersparen. Svedberg begann also, Sie zu verdächtigen. Er fing an, Fragen zu stellen. Es war wie ein Verhör. Ich wurde nervös. Ich mag es nicht, wenn ich unruhig werde. Da habe ich ihn erschossen. Es muss schwer gewesen sein, den Menschen zu töten, den man liebt. Darauf hatte Lorstam nicht geantwortet. Sein Gesicht war ausdruckslos geblieben. Auch als ich die Frage wiederholte, bekam ich keine Antwort. Warum haben Sie eigentlich mich als nächstes Opfer ausgesucht? Ich hatte sonst niemanden. Sie hatten sonst niemanden? Eigentlich wollte ich warten. Vielleicht ein Jahr. Dann fühlte ich das Bedürfnis, weiterzumachen. Als alles so gut lief. Aber warum ausgerechnet ich? Ich bin kein besonders glücklicher Mensch. Ich lache nicht oft. Und verkleidet war ich auch nicht. Das hätte ich besorgt. Ich hatte vor, Ihnen meine Perücke aufzusetzen und Sie zu schminken. Ich wollte versuchen, Sie wie Louise aussehen zu lassen. Louise wurde nicht mehr gebraucht. Sie konnte sterben. Ich hatte mich dazu entschlossen, als eine andere Frau wieder aufzuerstehen. Schließlich hatte es keine Fragen mehr gegeben. Ich war mit dem Bild eines Mannes konfrontiert worden, der nie irgendwo hineingepasst hatte. Der wahnsinnig geworden war und am Schluss eine Gewalttätigkeit entwickelte, die er nicht mehr kontrollieren konnte. Die psychologischen Gutachten fügten diesem Bild weitere Züge hinzu. Ein zurückgesetztes, misshandeltes Kind, ein Junge, der nie etwas anderes gelernt hatte, als sich zu verstellen und zu verstecken. Der es nie verwinden konnte, dass man ihn aus dem Ingenieursbüro hinausgeworfen hatte. Und daraufhin beschloss, lachende Menschen als schlechte Menschen zu betrachten. Mehr war nicht gewesen. Ein paar Tage nach dem Ende der Untersuchung beging Astrid Hillströms Mutter Selbstmord. Am Ende war sie es. Orke Lorstams 9. und letztes Opfer. An diesem Abend kaufte ich mir eine Flasche Whisky und betrank mich.